Stadt, da lebte ein Stadaner. Ihn zu mögen, das liegt uns wirklich ferner. Er hatte an der Ecke einen kleinen Bratwurststand und zu jeder Tat bereit war seine schlimme Hand. Schönen Stadt, da lebte ein Taverner, ihn zu mögen, das liegt uns wirklich ferner. Er hatte an der Ecke einen kleinen Bratwurststand und zu jeder Tat bereit war seine schlimme Hand. Der Tiroler Werner jodelt wieder seine sich befriedigenden Lieder beim Gipfel. Und wirst du gebraten, auch mit eigenen Zutaten. Alle schönen Frauen, die Würste kauften, hat er überredet, sie selbst zu tauchen. Dann gingen sein Häuschen, besorgt ist gar toll. 1, 2, 3, das Fächer war voll. Der Tiroler Werner jodelt wieder seine sich befriedigenden Lieder beim Gipfel. Und wirst du gebraten, auch mit eigenen Zutaten. Schöne Frauen im Zen, im Zen, im Zen, im Zen. Der Tiroler Werner jodelt wieder seine sich befriedigende Lieder beim Gezähn und wirst du den Braten auch mit eigenen.